kommt zurück und in Bayern wird er getauft. Deutschland ist sein Paradies, man nimmt ihn hier gern auf. Effi schmiert die Blödzeitung und die gibt ihm recht. Arbeitslose, wohlgemerkt, nur Deutsche gehören weg. Und du fragst dich selber, warum sind wir bloß so weich? Fleischskandale ändern nichts, sagt der Karpfen im Teich. Und du passt nicht hierher, TV nahm dir den Verstand. Daily Talkshows hetzen mit dir gegen Sozialamt. Merkel wird geehrt und ihre Partei zahlt in bar. Euch kürzt man die Stütze weg, der ist das scheißegal. Schröder Gerd schafft Armut und das Volk sieht schweigend zu. Alle sind zum Kotzen korrupt, keiner kriegt die Wut. Und du fragst dich selber, warum sind wir bloß so weich? Fleischskandale ändern nichts, sagt der Karpfen im Teich. Und du passt nicht hierher, TV nahm dir den Verstand. Daily Talkshows hetzen mit dir gegen Sozialamt. Mörder kommt aus Knast und sticht ne Rentnerin fast tot. Kadi ist so liberal und bleibt sein Rettungsboot. Verleihfirma bescheißt im Namen des Rechts und siegt. Kriminelle werden hier mehr als man selbst geliebt. Und du fragst dich selber, warum sind wir bloß so weich? Fleischskandale ändern nichts, sagt der Karpfen im Teich. Und du passt nicht hierher, TV nahm dir den Verstand. Daily Talkshows hetzen mit dir gegen Sozialamt. Westerwelle, der setzt sich für Demokratie ein. Er spricht sie hysterisch heilig und dann wird geschleimt. Dieter Bohlen lief mit Estefania durch den Wald. Wilbern zitternd, denn der Dieter hatte grad geknallt. Und du fragst dich selber, warum sind wir bloß so weich? Fleischskandale ändern nichts, sagt der Karpfen im Teich. Und du passt nicht hierher, TV nahm dir den Verstand. Daily Talkshows hetzen mit dir gegen Sozialamt. Und du fragst dich selber, warum sind wir bloß so weich? Fleischskandale ändern nichts, sagt der Karpfen im Teich. Und du passt nicht hierher, TV nahm dir den Verstand. Daily Talkshows hetzen mit dir gegen Sozialamt.